Ding. Clubding mit Florian. Einen schönen Montagabend, hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Frankreich hat David Guetta und die Schweiz Maurizio Colella. Wenn ihr jetzt sagt, hä, wer ist das denn? EDX, seit den 90er Jahren ist er fester Bestandteil der elektronischen Musikszene und heute bei uns eine Stunde lang in the house, in the mix, im Clubding. Wir starten rein mit Fred Again und Glow, diesem Duskus Fortet Skrillex Just Stand There Mix. Geiles Ding von Ende August für euch. Danach die Queen of Deep House, egal was wir von ihr spielen, es wird immer gut angenommen. Train of Thoughts haben wir für euch ausgesucht heute. Und dann hätten wir Emmett Fenn mit The Chase Remixes und diese Chase-Version. Das ist ein DJ und Produzent, der aktuell Kygo auf Stadion- und Arena-Tour supportet und unter anderem auch einen Song für Billie Eilish produziert hat. Also Bitches Broken Hearts. Das Clubding, die Sounds of the Underground in Mix am Mikrofon ist der Florian. Servus. Glitzer-Ding. Club-Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. jeden Montag ab 22 Uhr. gehört Emmett Fan und The Chase Remixes im Club Ding, die Sounds of the Underground in the Mix. Andrew Mella habe ich jetzt für aufliegen mit Rafael Serrato, If Only. Ist ein sehr, sehr geiler Track, ist eh immer ein Garant für guten Tune. Und danach gibt's Nikoni für euch, For You. DJ und Produzent heißt eigentlich Alexander Gerlach und ist mit seinem anderen Alias auch über die EDM-Szene hinaus bekannt. Ist so ein Teil von Lexi und K-Pol. Er ist Lexi, macht aber wie gesagt unter dem Alias Nikoni auch abseits vom Duo ganz viel Mucke und so ein bisschen was anderes. Hat sein eigenes Label gegründet, Danza heißt das. Und Karl B. hätte ich noch für euch mit Flava Selecta. Das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Your light so bright, it takes the fight of me. Your light, it shines so bright in front of me. You take my hand and lead me right away. You leave me wondering what I've got to say. You make me wanna speak together. You make me leave for here forever. You make me want to be better. gehört Carl B und Flava Selecta. Ist ein energiegeladener Cut mit wirklich, wirklich vielen Abrigators. So ein bisschen robohafte Vocals, Retro-Vibes, ne? Es klingt irgendwie so wie die italienischen Küstenclubs der 80er Jahre. Also wenn man da irgendwie so alte Videos irgendwie so auf Super 8 oder sowas sieht, denkt man da dran. Das Clipping, die Sounds of the Underground in the Mix. Wir liefern euch die elektronische Musik filetiert und nett serviert jeden Montagabend in euer Radio. Und haben jetzt Mimo und Sis für euch mit Now. Das ist Afro House at its finest. Exklusives Pre-Listening kommt erst Mittwoch raus. Und danach das Elternhaus. Hat sich gereimt. Kommt erst Mittwoch raus und jetzt danach das Elternhaus. Take my ears. Die beiden DJs teilen sich in der Tat das Elternhaus. Ist nämlich ein Geschwister-Duo. Eine 5-Track-EP haben sie rausgehauen in ihrem gewohnt guten House-Sound. Und Up Percent Asking Much hätte ich direkt danach für euch. Ist schon eine Kollabo mit dem Sänger Paul Brenning. Zeitloser Track, so cinematische Soundlandschaft, ein bisschen dramatic im Clubding. Vielen 80er angehauchten Synthies ist ja im Moment so gerade der große Trend. Club Ding. DJ Mix. Club Ding Live Mix. from miles around. You hear the music play. We're going back to the old school. Way back in the day. People came from miles around. You hear the music play. Club-Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Montag ab 22 Uhr. We need to make a decision. We're stuck in this transition. Can't breathe, need a way out of here. All of lost in translation. Fragment of communication. Can't see the road that leads out of here. So I won't follow through these shadows, and there's no rescue from the hollow. No, I won't follow through these shadows, and there's no The Underground in the Mix. Morten und Arthbett mit Bonn und Hollow. Schöne energiegeladene Melodic Tech House Hymne für die Peak Time. Gerade eben gehört. Medusa und Hyla, Another World, war direkt vorne dran. So schöne epische Vocals. Der Drop, der ballert auf dem Dancefloor. Und wir hatten Labouk und Going Back im Poolhouse Remix. Das ist ein Musikduo aus New York City. Die haben diesen Remix bereits im Januar gemacht, aber er ist jetzt gerade veröffentlicht. Auf Insta sieht man auch so kleine Teile der Remix-Entstehung. Sieht wirklich sehr kompliziert aus, wenn man da in den Track-Editor, in den Multitrack-Editor mal reinschaut. Ganz, ganz, ganz viele Spuren und sehr viele komplizierte Cuts. Also ich glaube, da hat jemand wirklich richtig getüftet. Das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Wir gehen heute Abend in die Schweiz in unserer Special-Mix-Stunde, Anfang der 90er Jahre. Seitdem ist er fester Bestandteil der elektronischen Musikszene. Maurizio Colella heißt EDX, darunter kennt ihr ihn besser. Und heute mit einem exklusiven Mix zu Gast bei uns in der Show. I'm not afraid to die.

collide and planets die. Say one thing.

Thank you.